hello, good to be back again. If I sound funny, it's because I've got a very bad cold. But do stay with me for the next 3 hours on XXL Club Night. is Eric Clapton. Genau, die hört ihr noch bis 0 Uhr, steht die Gay Sun an den Turntables. Danach übertragen wir live aus dem Kraftwerk im Borken. Da heißt's Stammheim Closing. An den Turntables werden auf jeden Fall zwischen 0 und 5 Uhr live Tok Tok dabei sein und Pierre und Marki, weil da schon einige von euch nachgefragt haben. Außerdem mit dabei Chris Liebing. Jetzt muss ich hier gucken. Ah ja, Tobi Neumann, Ricardo, Villa Lobos, Carotte und noch jede Menge andere lecker DJs. Also Trampline lohnt sich auf jeden Fall.

Well, we are well 1 hour and 20 minutes into the mix. This is Gail San. Stay with me and my cold. After this, I'll be heading to Club Zenzit in Bamberg. So if you're not up to anything, I'd like to see you there. This is Eric Clapton. you're a fucking hoe. Fuck.

ist Eric Clapton. Out. Well, we've come to the end of the mix. Thank you for being with me. See you at Club Sensiert in Bamberg. See you soon.